you gonna do? What you gonna do when they come for you? Yo, yo, yo, willkommen zum Internet-Tipp. Zurück, noch nicht so schön. Viel Spaß. Thank you. Hello. Bye.